Der erste Psalm, 1. Wie erschreckend in der Nacht ist das konvexe Gesicht des schwarzen Landes. 2. Über der Welt sind die Wolken, sie gehören zur Welt. Über den Wolken ist nichts. 3. Der einsame Baum im Steinfeld muss das Gefühl haben, dass alles umsonst ist. Er hat noch nie einen Baum gesehen. Es gibt keine Bäume. 4. Immer denke ich, wir werden nicht beobachtet. Der Aussatz des einzigen Sternes in der Nacht, vor er untergeht. 5. Der warme Wind bemüht sich noch um Zusammenhänge, der Katholik. 6. Ich komme sehr vereinzelt vor. Ich habe keine Geduld. Unser armer Bruder, that's all, sagte von der Welt, sie macht nichts. 7. Wir fahren mit großer Geschwindigkeit auf ein Gestirn in der Milchstraße zu. Es ist eine große Ruhe in dem Gesicht der Erde. Mein Herz geht zu schnell. Sonst ist alles in Ordnung. Über die Auswahl der Bestien. Als Herr Keuner, der Denkende, hörte, dass der bekannteste Verbrecher der Stadt New York, ein Spritschmuggler und Massenmörder, wie ein Hund niedergeschossen und sang- und klanglos begraben worden sei, äußerte er nichts als Befremden. Wie, sagte er, ist es soweit, dass nicht einmal der Verbrecher seines Lebens sicher ist und nicht einmal der zu allem bereit ist, einigen Erfolg hat. Jeder weiß, dass die verloren sind, die auf ihre Menschenwürde bedacht sind, aber die sich ihrer entäußern. Soll es heißen, wer der Tiefe entrann, fällt auf der Höhe. Nachts im Schlaf auffahren schweißgebadet die Rechtschaffenen. Der leiseste Tritt jagt ihnen Schrecken ein. Ihr gutes Gewissen verfolgt sie bis in den Schlaf. Und jetzt höre ich auch, der Verbrecher kann nicht mehr ruhig schlafen. Welche Verwirrung! Was sind das für Zeiten? Mit einer einfachen Gemeinheit höre ich, sei nichts mehr getan. Mit einem Mord allein komme keiner mehr durch. 2 bis 3 Verrate am Vormittag. Dazu wäre jeder bereit. Aber was liegt an der Bereitschaft, wo es nur auf das Können ankommt? Selbst die Gesinnungslosigkeit genügt noch nicht, die Leistung entscheidet. So fährt selbst der Ruchlose in die Grube ohne Aufsehen, da es zu viele seinesgleichen gibt. Fällt er nicht auf? Wie viel billiger hätte er das Grab haben können, der so auf Geld aus war? So viele Morde und ein so kurzes Leben. So viele Verbrechen und so wenig Freunde. Wäre er mittellos gewesen, hätten es nicht weniger sein können. Wie sollen wir angesichts solcher Vorfälle nicht den Mut verlieren? Was noch sollen wir planen? Welche Verbrechen noch ausdenken? Es ist nicht gut, wenn zu viel verlangt wird. Solches sehend, sagte Herr Keuner, sind wir entmutigt. Was erwartet man noch von mir? 3. Mit den Gesetzestafeln sind die Laster entzweigegangen. Man schläft schon bei seiner Schwester ohne rechte Freude. Der Mord ist vielen zu mühsam, das Dichten ist zu allgemein. Bei der Unsicherheit aller Verhältnisse ziehen es viele vor, die Wahrheit zu sagen, aus Unkenntnis der Gefahr. Die Kurtisanen pökeln Fleisch ein für den Winter und der Teufel holt seine besten Leute nicht mehr ab. Aus dem Lesebuch für Städtebewohner. 1. Trenne dich von deinen Kameraden auf dem Bahnhof. Gehe am Morgen in die Stadt mit zugeknöpfter Jacke. Suche dir Quartier und wenn dein Kamerad anklopft, öffne, oh, öffne die Tür nicht, sondern verwisch die Spuren. Wenn du deinen Eltern begegnest in der Stadt Hamburg oder sonst wo, gehe an ihnen fremd vorbei, biege um die Ecke, erkenne sie nicht. Zieh den Hut ins Gesicht, den sie dir schenkten, zeige, oh, zeige dein Gesicht nicht, sondern verwisch die Spuren. Iss das Fleisch, das da ist, spare nicht, gehe in jedes Haus, wenn es regnet, und setze dich auf jeden Stuhl, der da ist. Aber bleibe nicht sitzen und vergiss deinen Hut nicht. Ich sage dir, verwisch die Spuren. Was immer du sagst, sag es nicht zweimal. Findest du deinen Gedanken bei einem anderen, verleugne ihn. Wer seine Unterschrift nicht gegeben hat, wer kein Bild hinterließ, wer nicht dabei war, wer nichts gesagt hat, wie soll der zu fassen sein? Verwisch die Spuren. Sorge, wenn du zu sterben gedenkst, dass kein Grabmal steht und verrät, wo du liegst. Mit einer deutlichen Schrift, die dich anzeigt und dem Jahr deines Todes, das dich überführt. Noch einmal, verwisch die Spuren. Das wurde mir gesagt. 2. Wir sind bei dir in der Stunde, wo du erkennst, dass du das fünfte Rad bist und deine Hoffnung von dir geht. Wir aber erkennen es noch nicht. Wir merken, dass du die Gespräche rascher treibst, du suchst ein Wort, mit dem du fortgehen kannst, denn es liegt dir daran, kein Aufsehen zu machen. Du erhebst dich mitten im Satz, du sagst böse, du willst gehen, wir sagen bleibe und erkennen, dass du das fünfte Rad bist. Du aber setzest dich. Also bleibst du sitzen bei uns in der Stunde, wo wir erkennen, dass du das fünfte Rad bist. Du aber erkennst es nicht mehr. Lass es dir sagen, du bist das fünfte Rad. Denke nicht, ich, der ich dir sage, bin ein Schurke. Greife nicht nach einem Beil, sondern greife nach einem Glas Wasser. Ich weiß, du hörst nicht mehr, aber sage nicht laut, die Welt sei schlecht, sage es leis. Denn nicht die vier sind zu viel, sondern das fünfte Rad. Und nicht schlecht ist die Welt, sondern voll. Das hast du schon sagen hören. 3. Wir wollen nicht aus deinem Haus gehen, wir wollen den Ofen nicht einreißen, wir wollen den Topf auf den Ofen setzen. Haus, Ofen und Topf kann bleiben und du sollst verschwinden wie der Rauch im Himmel, den niemand zurückhält. Wenn du dich an uns halten willst, werden wir weggehen. Wenn deine Frau weint, werden wir unsere Hüte ins Gesicht ziehen. Aber wenn sie dich holen, werden wir auf dich deuten und werden sagen, das muss er sein. Wir wissen nicht, was kommt und haben nichts Besseres, aber dich wollen wir nicht mehr. Bevor du nicht weg bist, lasst uns verhängen die Fenster, dass es nicht morgen wird. Die Städte dürfen sich ändern, aber du darfst dich nicht ändern. Den Steinen wollen wir zureden, aber dich wollen wir töten. Du musst nicht leben. Was immer wir an Lügen glauben müssen, du darfst nicht gewesen sein. So sprechen wir mit unseren Vätern. 6. Er ging die Straße hinunter, den Hut im Genick. Er sah jedem Mann ins Auge und nickte. Er blieb vor jedem Ladenfenster stehen. Und alle wissen, dass er verloren ist. Sie hätten ihn hören müssen, wie er sagte, er werde noch mit seinem Feind ein ernstes Wort sprechen. Der Ton seines Hausherrn behage ihm nicht. Die Straße sei schlecht gekehrt. Seine Freunde haben ihn schon aufgegeben. Er will allerdings noch ein Haus bauen. Er will allerdings noch alles beschlafen. Er will allerdings nicht zu schnell urteilen. Ach, er ist schon verloren. Es steht doch nichts mehr hinter ihm. Das habe ich schon Leute sagen hören. 7. Reden Sie nichts von Gefahr. In einem Tank kommen Sie nicht durch ein Kanalgitter. Sie müssen schon aussteigen. Ihren Teekocher lassen Sie am besten liegen. Sie müssen sehen, dass Sie selber durchkommen. Geld müssen Sie eben haben. Ich frage Sie nicht, wo Sie es hernehmen, aber ohne Geld brauchen Sie gar nicht abzufahren. Und hier können Sie nicht bleiben, Mann, hier kennt man Sie. Wenn ich Sie recht verstehe, wollen Sie doch noch einige Beefsteaks essen, bevor Sie das Rennen aufgeben. Lassen Sie die Frau, wo sie ist. Sie hat selber zwei Arme. Außerdem hat sie zwei Beine, die Sie nichts mehr angehen, Herr. Sehen Sie, dass Sie selber durchkommen. Wenn Sie noch etwas sagen wollen, dann sagen Sie es mir, ich vergesse es. Sie brauchen jetzt keine Haltung mehr zu bewahren. Es ist niemand mehr da, der Ihnen zusieht. Wenn Sie durchkommen, haben Sie mehr getan, als wozu ein Mensch verpflichtet ist, nichts zu danken. 8. Lasst eure Träume fahren, dass man mit euch eine Ausnahme machen wird. Was eure Mutter euch sagte, das war unverbindlich. Lasst euren Kontrakt in der Tasche. Er wird hier nicht eingehalten. Lasst nur eure Hoffnungen fahren, dass ihr zu Präsidenten ausersehen seid. Aber legt euch ordentlich ins Zeug. Ihr müsst euch ganz anders zusammennehmen, dass man euch in der Küche duldet. Ihr müsst das ABC noch lernen. Das ABC heißt, man wird mit euch fertig werden. Denkt nur nicht nach, was ihr zu sagen habt. Ihr werdet nicht gefragt. Die Esser sind vollzählig. Was hier gebraucht wird, ist Hackfleisch. Aber das soll euch nicht entmutigen.